Das erwähne ich nur, weil die fertiggestellten Manuskripte von »Das Blitzgewitter«, »Die schreckliche Generation« und »Highway 19« nur wenige Ausstreichungen oder Überschreibungen enthielten. Dagegen waren die Notizbücher voller Durchstreichungen, einige davon so energisch, dass sie durchs Papier gegangen waren. Andere Seiten waren wie in einem Wutanfall völlig überschrieben worden. Es gab Randnotizen wie »Was passiert mit Jimmy?« oder »An den Schreibtisch denken?« Insgesamt fand ich ein Dutzend Notizbücher, und das unterste war ziemlich offensichtlich ein erster Versuch von »Das Blitzgewitter«. Der Text war nicht schlecht, aber eben auch nicht überwältigend. Weil ich an Ruth Crawfords letzte Frage denken musste und mich an Mamas verzweifelten Anruf im Jahre 1978 erinnerte, nahm ich mir den Umzugskarton mit den alten Notizbüchern vor. Ich suchte das gewünschte Manuskript heraus und las darin im Schneidersitz unter einer nackten Glühbirne. Ein Sturm kam. Jason, durchgestrichen, Jack, stand auf der Veranda und beobachtete die von Westen heraufziehenden dunklen Wolken. Donner grollte, Blitze schlugen überall ein, durchgestrichen, schmetterten in die Erde wie feurige Rammen. Jack hatte schreckliche Angst, konnte sich aber nicht losreißen. »Feuer vor Regen«, dachte er, »Feuer vor Regen«. Die Wörter zeichneten ein Bild, und es gab eine Erzählung, die jedoch bestenfalls abgedroschen war. Auf der nächsten Seite und den folgenden konnte ich sehen, wie Papa sich zu schildern bemühte, was er vor Augen sah. Als wüsste er, dass er nichts Besonderes schuf und würde unablässig darum ringen, den Text zu verbessern. Es war schmerzlich zu sehen, dass er gut sein wollte und es nicht war. Ich ging nach oben in Papas Arbeitszimmer und zog das Blitzgewitter aus dem Regal mit den Belegexemplaren. Ich schlug die erste Seite auf und las. Ein Sturm zog auf. Mit den Händen in den Hosentaschen stand Jack Elway auf der Veranda und beobachtete, wie im Westen rauchgleich schwarze Wolken aufstiegen und nach die Sterne auslöschten. Donner grollte, Blitze erhellten die Wolken, ließen sie wie Gehirne aussehen, fand er. Der Wind frischte auf. »Feuer vor dem Regen«, dachte der Junge, »Feuer vor dem Regen«. Die Vorstellung ängstigte ihn, aber er konnte sich nicht losreißen. Als ich den schlechten, aber so verzweifelt um Qualität bemühten, handgeschriebenen Text mit der gedruckten Version verglich, musste ich unwillkürlich an Butch Lavadiers Zaunbilder und dann an sein Gemälde von Elvis und Marilyn denken, das vor kurzem für 3 Millionen Dollar versteigert worden war. Ich sagte mir wieder, die einen seien die Knospen, das andere die Blüte gewesen. Überall in diesem Land, auf der ganzen Welt malen Männer und Frauen Bilder, schreiben Romane, spielen Instrumente. Manche der möchte gerne besuchen Seminare und Workshops und Kunstkurse, manche nehmen Privatunterricht. Das Ergebnis ihrer Bemühungen wird von Freunden und Verwandten pflichtschuldig bewundert, indem sie »Wow, echt gut« sagen und das Ganze dann wieder vergessen. Als Kind hatten mir die Geschichten meines Vaters immer gefallen, sie hatten mich fasziniert und ich hatte gedacht, wow, echt gut, Papa. Bestimmt hatten auch Leute auf der Straße an der Deponie beim Anblick von Onkel Butchs plakativen, belebten Dorfszenen, wow, echt gut gedacht und waren dann ihres Weges gezogen. Irgendwer malt nämlich immer Gemälde, irgendwer erzählt immer Geschichten, irgendwer spielt immer »Call me the breeze« auf der Gitarre. Die meisten kann man vergessen. Einige sind recht gut. Nur ganz wenige sind wirklich unvergesslich. Keine Ahnung, wieso das so ist. Und wie die beiden Männer vom Land den Sprung von gut zu ziemlich gut zu genial schafften, auch davon hatte ich keinen Schimmer. Aber ich fand es heraus.